Am 18. Juli wurde das Vorbereitungskomitee der Primorsko-Region Russlands für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bektusan 2017 gebildet. Das Komitee beschloss, politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung der Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un breit zu organisieren und die Solidaritätstätigkeit zur Unterstützung der gerechten Sache des koreanischen Volkes aktiv zu entfalten.